Und wir stellen erneut mit Enttäuschung fest, dass die Besatzungsmächte, in deren Händen unser Schicksal liegt, das Volk und seine gewählten Vertreter durch ihre Gegensätzlichkeiten, durcheinander widersprechende Befehle in schwere Konflikte stürzen. Und diese Konflikte werden erst aufhören, wenn das deutsche Volk und wenn die Vertretung der Berliner Bürgerschaft die volle politische Handlungsfreiheit zurückgewonnen haben wird. Was wir besonders in Berlin befürchtet haben, ist jetzt eingetreten. Entgegen der klaren Rechtsgrundlage der vier Mächteverwaltung will der Befehl 111 ganz Berlin in die Geldreform der Ostzone einbeziehen. Die SPD-Fraktion ist der Meinung, dass kein Zonenkommandant berechtigt ist, rechtskräftige Befehle für ganz Berlin zu erlassen. Sie muss einen solchen Versuch auf das Entschiedenste zurückweisen.